Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich liebe, Quell, an dem ich ruhe, Ziel, das ich erstrebe, alles Herr bist du. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nehme meine Bürde wer? Ohne dich zerschrieben würden wir in Not. Glauben, Hoffen, drum so will ich wallen, meinen Pfad dahin, bis die Glocken schallen und daheim ich bin. Dann mit neuem Singen jauchz ich froh dir zu. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du.